großen Kreis, großen Kreis. Wir machen einen großen Kreis, großen Kreis. Jetzt werden wir alle klitzeklein, klitzeklein, klitzeklein. Jetzt werden wir alle klitzeklein, klitzeklein. Jetzt werden wir alle riesengroß, riesengroß, riesengroß. Jetzt werden wir alle riesengroß, riesengroß.